Da bekommt er nur Hawks 2. Oh! So, herzlich willkommen zum Rauschlevel-Podcast Nummer 9 sind wir, glaube ich. Wer ist denn alles da? Och, gefüllter Saal. Ich sehe Toto. Ich sehe Toto. Jo, jawohl. Ja. Hallo Toto. Ja. Ja, teilweise hat sich der Rest entschuldigt, teilweise ist er einfach ferngeblieben. Wir müssen ein paar Tadel ausstellen. Ich habe so Leuten gehört, du hast mal was gespielt. Ja, erzähl mir doch mal was darüber. Ich habe jetzt mal Homefront durchgespielt. Oh, das ist interessant, weil da weiß ich immer noch nicht, ob ich mir das holen soll oder nicht. Also, ich kann keine Kaufempfehlung geben, wenn ich es mal jetzt so plattdeutsch mal ausdrücke. Ich habe jetzt aber auch nur den Singleplayer gespielt. Ich weiß nicht, ob du gerne Multiplayer spielst. Für mich wäre auch nur der Singleplayer interessant. Ja, der ist leider sehr uninteressant ausgefallen. Da habe ich mir einiges mehr von erhofft. So, die Story hat gute Ansätze, sage ich mal. Da gibt es ja auch einen Film, der dieses thematisiert, Red Dawn oder sowas? Red Dawn, genau. Da sind es die Russen in dem Film. In dem Spiel sind jetzt halt Koreaner. Aber die Chinesen nicht nehmen durfte. Ja, genau. Und sich dann irgendwie mit dem halben Pazifikraum zusammen verbündet und dann Amerika einnimmt. Der Anfang ist auch sehr gut gemacht. Da wacht man dann halt auf in so einem Suburb und wird dann gleich die Tür eingetreten von irgendwelchen asiatischen Milizen gefangen nehmen, weil du irgendwie so ein Ex-Armee-Typ bist, keine Ahnung. Und du wirst dann halt in so einen umfunktionierten Schulbus gezerrt. Am Straßenrand sind dann auch Erschießungskommandos schon, Camps oder so. Und es ist schon eine sehr bedrückende Stimmung, die da aufgebaut wird. Das macht das Spiel eigentlich sehr gut. Das klingt nämlich schon mal gut, das wollte ich gerade sagen. Also wirklich gut ab. Da trauen sie sich auch was. Im späteren Spielverlauf auch an manchen Szenen. Aber was sehr hapert und was einem immer wieder raushaut, ist die Technik. Der Anfang, positiv, muss ich sagen, erinnerte mich an Half-Life 2. City 17 fährt man da rum, guckt sich so ein bisschen was an. Ich habe mir auch so ein bisschen erhofft davon. So. Ja, richtig. Aber negativ gesehen, auch von Half-Life 2, die Technik. Ich habe mal so im Gesicht gesehen und gedacht, ja, selbe Bummelmütze auf dem Kopf wie damals in City 17. Und genauso sieht auch die Gesichtsanimation aus. Es sind halt generische Vertriebene, die sehen überall auf der Welt und in jeder Zeit gleich aus. Aber auch die Steuerung, das ist Standard-Shooter-F-Steuerung, sag ich mal. Was ist linke Trigger anvisieren, rechte Trigger schießen, etc. Achso, du hast auf Konsole gespielt. Ja, ja, klar. Das haben sie auch ganz gut hingekriegt. Aber du gehst lahm wie eine Schnecke dadurch. Ich hatte eine Szene, da war am Ende eines Gangs irgend so ein Goodie. Ich bin da hingegangen. Du hast nach der Hälfte aufgegeben. Nicht ganz, aber ich war kurz davor. Das ist echt krass. Und was auch auffällt, ist die künstliche Intelligenz oder diese Trigger, die da gesetzt haben. An manchen Stellen ist die KI noch langsamer als du. Dann stehst du vor einer Tür, wo du eigentlich nur irgendwas wegschieben müsstest, aber nö, du musst warten, bis die KI sich dahingestellt hat, den Schrank zur Seite schiebt. Am besten noch fünfmal zur Seite gehen musst du dann, bevor die da drankommen. Und so dümmste KI, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Noch ein technischer Aspekt. Gab's noch so eine Szene, ganz cool, du stürmst erst in so einen Lagerraum, in Zeitlupe, musst du dann halt ein paar über den Haufen knallen. Für Max Payne-mäßig. Ja, auch schön von Call of Duty geklaut, so eine Szene. Und dann ist halt eine Explosion da, ich so, oh geil, hab's überlebt, lalala. Guck so nach links, sieh da einen liegen und Flammen waren keine Flammen, das waren Quadrate, die so aufgeflackert sind um den Körper herum. Das waren wirklich Rechtecke, ich hab mich so Ende der 90er wieder gefühlt, unbeschreiblich. So ein Quake war das State of the Art. Quake ist aber auch von Anno dazu mal mit so einem Bart. Ging gar nicht. Leider hat einen das immer wieder rausgezogen aus der Story, die dann auch sich sehr vorhersehbar entfaltet hat. Man kommt dann noch in eine Oase und da wusste ich sofort... Oh no, my beloved peasant village. Ja. Das war echt so nach dem Schema F dann alles abgearbeitet, hier und da noch ein Verräter in den eigenen Reihen. Was ich auch nicht verstanden habe, wenn man da in diese Sache reinkommt, man wird halt behandelt, als ob man der Auserwählte sei. The One halt. Ja, und man eigentlich ja nur so ein stinknormaler Soldat ist. Wie darf ich mir das denn vorstellen? So der Himmel bricht auf, alle Knie nieder oder was? Nee, das nicht, aber alle gucken einen so an. Dann kommt mir nur merken, dass einer der Freiheitskämpfer Connor heißt, den ich dann immer John genannt habe. John Connor. Ja, Freiheitskämpfer Connor. Wo habe ich das nun schon mal gehört? Ja. Ich war sehr enttäuscht von dem Spiel. Meine größte Enttäuschung bisher dieses Jahr. Kampagne geht auch nur, ja, manche haben es in 4 Stunden geschafft. Ich habe, glaube ich, so 5 bis 6 Stunden gebraucht. Sehr kurz. Cool. Ganz zum Schluss kommt es nochmal ein bisschen Action rein. War auch coole Action. Da muss man die Golden Gate Bridge stürmen. Warum das dann ganz Amerika rettet, wenn man die Golden Gate Bridge einnimmt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war das Spiel dann vorbei. Das ist nicht eine alte chinesische Weisheit. Wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall endet das Ganze dann auch noch in einem Cliffhanger. Ja, Anger kam in mir. Ist es denn wenigstens dann so ein richtig schönes Finale? 1000 Panzer greifen das Chinesen-Hauptquartier ein. Koreaner. Ist ja ein bisschen Abwechslung. Da ist man nicht zu Fuß unterwegs, sondern fliegt erst mit einem Helikopter dahin und rundet erstmal ein paar Mal so einen Betonfuß halt, der Golden Gate Bridge. Hat dann nachher noch Kontrolle über eine Drohne, die man steuert. Dieser letzte Level, den haben die richtig gut hingekriegt. Also vom Setting, vom Pacing, plus ja auch der Technik, die dann wirklich sehr altbacken wird. Wie ist das überhaupt so mit dem Erforschungsaspekt? So in Half-Life hast du ja immer mal, du guckst mal hier den Gang runter, du guckst da den Gang runter. Gut, die meisten Leute sprechen nicht viel, aber du kannst ein paar Leute zumindest ansprechen. Ja, das ist ein bisschen gegeben in dieser Basis, in der Oase, wie es genannt wird. Da kann man auch sich ein bisschen unterhalten mit den Jungs da. Große Konversationen darf man da auf keinen Fall erwarten. Was ganz gut ist noch, da gibt es so ein paar Schockmomente, sag ich mal. Hast du vielleicht auch schon was gelesen, so mit dem Massengrab, so eine Szene? Ja, so ein paar Sachen habe ich mal gelesen, ja. Das kommt sehr bedrückend rüber. Man kommt dann auf einmal auf so ein Footballfeld oder irgendwo von der Highschool, Sportplatz, sieht dann halt wieder so Leichen baggern und ladern, so ein Massengrab gefördert werden, kollidiert tickt dann aus, was natürlich verständlich ist, und man muss dann halt das Feld quasi räumen von den Bösewichtern und sich dann nachher verstecken in dem Grab. Das ist auch sehr bedrückend, sehr unheimlich, teilweise sogar eklig, wenn man dann in das Grab reinspringt und sich dann mit einem Arm bedeckt und die ganze Zeit in das Gesicht von einem reingucken. Das ist schon ein bisschen hardcore. War auch immer ein Downer, also immer positiv gesehen. Beeindruckend. Ja, wie man es auch immer nimmt. Ja, so ein richtiges Wort gibt es dafür wahrscheinlich nicht. Ja. Aber die negativen Aspekte bleiben doch bestehen. Feinde, die immer wieder aus demselben Loch gekrochen kommen, sodass man mit der Pistole oder dem Gewehr die ganze Zeit da drauf halten kann. Immer wieder bing, bing, bing, bing. Beim Moorhuhn früher. Wie viele Koreaner sind in dem Scheißhaus? Ja. Aber dafür treffen die dich aus 10 Kilometern Entfernung. Und respektable Feinde. Ja, du sagtest so, die KI wäre strunzdumm. Die cheatet. Eigentlich ist sie dumm, aber die treffen, weiß nicht, aus 10 Kilometern, ohne irgendwie großartig zu zielen, dein Gesicht. Ne? Amerika wurde von Aimbots erobert. Ja. Jetzt, wo du das so erzählst, gab es nicht schon mal auch irgendeinen Shooter, der auch den Angriff auf Amerika thematisierte? War das nicht auch irgendeiner der Call of Duty? Das war der zweite Call of Duty Teil, ja, richtig. Unterschied ist aber da, bei Call of Duty ist die Invasion gerade zu Gange, sag ich mal. Mhm. Oder fängt gerade an. Bei da sind es aber dann Russen, oder? Ja, da sind es Russen. Bei Homefront ist die aber schon, hat sie schon stattgefunden. Okay. Du bist halt quasi schon in einem besetzten Amerika. Und das ist dann doch noch ein kleiner Unterschied. Aber ich musste auch dran denken beim Spielen. Aber es ist doch schon, wie gesagt, die Nordkoreaner haben dann größtenteils von Amerika dann halt eingenommen schon. Und du bist halt so wirklich ein Resistance-Fighter. Mhm. Gegen die Okkupation ankämpft. Und beim Call of Duty Ableger, da bist du ja quasi ein Soldat, der gerade noch verteidigt, sag ich mal, den Angriff. Pass auf, ist noch nicht alles verloren. Nee, das nicht. Es ist, ja. Alles noch offen. Was Homefront dann noch so ein bisschen Abwechslung macht, und man hat dann halt teilweise Steuerung über so ein Goliath, Goliath-Panzer, den man halt so Ziele vorgeben kann, die er zerstören muss und so. Das ist ein bisschen Abwechslung, aber ja, ist auch nicht so wirklich das Wahre. Du hast dann halt ein Fernglas, musst dann das Fernglas anlegen, einmal kurz draufdrücken. Dann dahin. Ja, genau, dahin, schießt dahin, hat sich die Sache erledigt. Irgendwie, und dann nimmt er das Fernglas immer runter, du musst es wieder hochpacken, du, genau auf dieselbe Stelle mehr oder weniger, weil da sind ja schon wieder die neuen Feinde gespawnt und ist eigentlich dann auch nur erweitertes Morhu mit einer größeren Waffe. Da wo du Goliath sagst, hast du in Englisch gespielt oder auf Deutsch? Nee, das habe ich auf Deutsch dann gespielt, aber ich habe dann so ein paar Videos mir danach halt angeguckt dazu, so ein paar Berichte und so, und ich weiß es jetzt gar nicht, ich glaube, die sagen sogar Goliath in der deutschen Version. Weiß es jetzt aber nicht mehr genau. Müsste ich mal irgendwo nachgucken. Aber es ist halt die ungeschnitten halt in Deutschland, meine ich. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe jetzt keine größeren Aufschreie gehört. Ja, ich glaube, das ist ungeschnitten doch. Ja, was gibt es noch zu Homefront zu sagen? 1, 2 Sektionen gibt es dann halt noch, die ein bisschen Abwechslung sind vom Shooter einerlei. Man fliegt dann einmal mit dem Hubschrauber durch die Gegend und muss halt so ein paar Flugabwehrstationen zerstören. Das wird ganz okay, aber ja, auch nicht so. Wie gesagt, es ist so alles bei dem Spiel. So, es ist alles nett, aber es ist nichts Tolles. Ja, nicht so, dass man spielen will oder so, sondern dass man mitgenommen ist von der Story und von den Charakteren. Die sind eigentlich mehr oder weniger scheißegal. Mhm. Es ist halt, weil man es machen muss, weil man es zu Ende spielen will und man muss es halt machen. Genau. Also die Story hält einen zwar dabei, aber man hat jetzt nicht so das Gefühl, ja, das ist halt, steht man nie vergessen. Richtig, genau. Das ist, wie gesagt, dadurch, dass dann auch immer so diese technischen Fehler da immer auftauchen, die einen immer wieder rausziehen aus dem Spiel. Eine Immersion findet da gar nicht statt. Mhm. Das haben die mal total in den Sand gesetzt und jetzt halt durch die große Werbekampagne, die es ja da gab, hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Folge, glaube ich. Ja, genau, mit dieser Fake-Zeitung. Ja, die dann auch sehr idiotisch war, um es mal so auszudrücken, gerade hier in Deutschland mit dem Namen. Die wollten halt wirklich hier durch die Werbung ganz schnell, dass in der ersten Woche ganz viele Leute blind in den Laden gehen, sich das kaufen und dann erst im Nachhinein feststellen, was sie da doch für ein Mucksspiel sich geholt haben. Was für ein Scheiß. Ja. Wie gesagt, gut, der Multiplayer, der soll gut sein, da sage ich jetzt auch nichts gegen. Ich habe den nicht gespielt. Ich hatte mir das Spiel halt nur geliehen. Mehr kann man, also wenn man viel Multiplayer spielt, kann man sich, sollte man es sich mal ausleihen vielleicht, um es zu testen, ob es einem gefällt oder nicht. Mhm. Den Singleplayer kann ich gar nicht empfehlen. Also, jetzt sag mal, was empfiehlst du mir jetzt so als Alternative? Wenn ich jetzt so durch Homefront Bock gekriegt habe. Ja, auf Homefront Bock gekriegt haben. Also das ist schwierig, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man nach Homefront Bock kriegt. Nee. Ich meinte jetzt, ich habe mich jetzt so, Homefront sah ein bisschen cool aus, irgendwie. Ja. So hat er auch so, hat so meine Vorliebe für alternative Historie geweckt und alles Mögliche, auch wenn es natürlich in der Zukunft spielt. Und gibt es denn gerade irgendwas, was so mein gewecktes Bedürfnis mehr befriedigen kann? Oder ich glaube, ich wieder Red Alert spielen? Crysis 2 geht dann wohl in eine etwas andere Richtung. Ja. Sonst shootermäßig mit einer Historie. Wolfenstein! Keine Ahnung. Stimmt, das könnte man eigentlich, das gibt es jetzt sicher für einen Zehner. Ja, genau, das könnte man sich eigentlich mal reinpfeifen, aber sonst. Also an dem Return to Castle Wolfenstein hatte ich eine Menge Spaß, als es rauskam. Hast du das gespielt? Ich habe es mal angefangen, glaube ich, aber nie zu Ende gespielt. Aber das war auch schon, ich glaube, 5 Jahre nach Release oder so, keine Ahnung. Ja, erste Endgegner, das Supersoldat. War das Supersoldat? Irgendwie sowas. Ich weiß, ja. Ja, was. Ja gut, das neue Wolfenstein soll halt auch ganz okay sein und das gibt's halt ganz billig jetzt im Moment. Was gab's denn noch? Turning Point war doch auch, meine ich, so ein Versuch eines solchen Spiels. Jetzt gar nichts. Da greifen die Nationalsozialisten Amerika an. Und man ist doch da so ein Bauarbeiter in New York. Okay. Irgendwie das mitkriegt, wie die mit ihren Zeppelinen da ankommen. Mhm. Und ja, dann ordentlich Rambazamba macht. Aber das krankte wohl auch an schlechter Technik, schlechter Steuerung, alles schlecht. Unglaublich. Ja. Ja, irgendwie dieses Subgenre der Was-wäre-wenn-Spiele, sag ich mal, ist jetzt nicht gerade so groß. Naja. Das Crysis, das habe ich mir jetzt auch mal vorbestellt oder bestellt zum Leihen. Da bin ich mal gespannt. Ich muss jetzt Vorbestellt zum Leihen in der Videothek oder benutzt du einen ausgeklügelten Online-Service? Einen Online-Service benutze ich. Was gibt's denn da inzwischen? Was gibt's denn da inzwischen? Ja, ich kenne jetzt so im amerikanischen Markt, habe ich schon hier und da mal was gehört. Irgendwie Gamefly oder so, aber halt, gibt's das auch auf Deutsch? Jein, also ich habe da so, ich will jetzt, weiß nicht, darf ich die Seite nennen oder so? Natürlich. Das ist der Verleihshop.de, kann man sich halt anmelden, da kann man sich ein Spiel für eine Woche sich leihen und auch da mal rein. Ist bundesweit? Ja. Was muss man da so anlegen pro Leihperiode? Eine Woche, sag ich mal, also einmal festen Betrag für das Spiel und dann hin und zurück das Porto auf 8,90 Euro für eine Woche. Und ja, das ist ja okay. Ja. Videothek hier bei mir in der Stadt 2 Euro pro Tag nehmen möchte, komme ich da eigentlich ganz gut bei weg. Ja, ich denke mal, so dieses klassische Videothekenmodell, jetzt so einmal über Nacht ausleihen, ist nicht so Spiele geeignet. Nee, das geht eher gut, bei Homefront wird es gehen, weil man das kann man ja wirklich in einer Nacht eigentlich durchspielen. Mal ernsthaft, ich habe jetzt schon seit 100 Jahren keine Videothek mehr betreten. Ja, eigentlich nur, um mir Filme zu kaufen oder so. Zum Leihen war ich eigentlich gar nicht mehr. Ja. Aber sonst spielemäßig, ich warte jetzt auf Crysis 2, war eigentlich recht viel los vor mir hier. Ich muss ja zugeben, videospielmäßig habe ich heute einen großen Fehler begangen. Oh, was denn? Einen großen Fehler. Was hast du denn? Nein, ich stehe nicht auf beinahe zu spät zum Podcast gekommen wäre, denn ich habe mal eben geguckt, was gibt's denn so Neues in Minecraft. Ja. Oh. Ich glaube, das war um 5. Nein, und, bitte nicht das Update. da gibt es jetzt ganz tolle Wölfe, die sind voll niedlich. Und hast du Minecraft gespielt? Nein, habe ich nicht. Gut. Ja, ich habe einen Wolf geholt und der ist dummerweise gleich in die Lava gelaufen. Du hast dir einen Wolf geholt, ja, hast du einen. Genau. Ja, und dann gibt es jetzt blaue Steine und wenn man die blauen Steine zusammen mit Wolle benutzt, dann hat man blaue Wolle und dann kann man halt auch blaue Sachen in Häusern bauen und du hörst mir schon gar nicht mehr zu, kann das sein? Doch. Erzähl ruhig weiter, ja. Spannend, wie es ausgeht. Gar nicht. Ich habe jetzt gerade aufgehört, als ich gesehen habe, es ist kurz nach 8 und es ist halt Minecraft. Entweder spielt man es oder man spielt es nicht. Ist auf jeden Fall eins dieser Spiele, da braucht man eigentlich 10 Jahre lang kein neues mehr. Und es ist immer noch gratis? Nee, gratis war es ja noch nie. Ach so. Interessanterweise. Es gibt so eine Webversion, da kannst du nur Blöcke platzieren. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber die gab es mal gratis. Und das Spiel kostete immer schon irgendwie 10 Euro oder so. Ja. Und als es noch Alpha war. Und wenn du dir damals halt diese Version gekauft hast, kriegst du halt lebenslang auch Updates. Mhm. Also inzwischen ist es halt in Beta und wenn es irgendwann mal Gold wird Ende des Jahres, dann musst du da auch nicht extra noch bezahlen. Also ich sag mal, ich habe da jetzt genug Zeit investiert, da hätte ich auch 120 Euro für zahlen können, das hätte sich gelohnt und ich bereue keinen Eurocent. Das ist doch was Schönes dann. Ja, irgendwelche spannenden News, die wir sonst noch haben, außer dass es jetzt Wölfe in Minecraft gibt. News. Hat irgendwas beeindruckt die letzte Zeit? Ja, halt, dass der Duke mal wieder verschoben wurde um einen Monat oder so. Duke Nukem. Kommt wieder. Ja, ich weiß nicht, was die da hinkriegen und machen. Ich hab's aber trotzdem mal vorgestellt. Irgendwie muss das sein, glaube ich. Also der Duke, da allein schon der Gedanke, 13 Jahre Spielegeschichte dann auf einer Disc zu haben, das ist schon schön. Der älteste Treppenwitz der Welt, der Videospielwelt. Ja, jetzt auf DVD gepresst. Auf hast du es dir für Konsole vorbestellt? Jo. Ja, ich bin ja gar nicht mehr am PC. Also. Ja, bei so klassischen Shootern, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich mich intelligent genug mit dem Joypad anstelle, dass es Spaß macht. Ach, einfach noch ein bisschen Übung, dann passt das schon. Na gut, ja. Ja, ich meine, ich sag mal so, Halo zu spielen ist jetzt keine Kunst, weil ja, das hat ja so viel Auto-Aiming drin und alles, das geht schon irgendwie. Aber dann so richtig so einen traditionellen Shooter, der so auf das klassische Circle-Strafing wahrscheinlich dann ausgelegt ist, so, das denke ich mal passt. Also ich hab da keine Bedenken bei und werd da schön mir, weiß nicht, ein Bierchen bei aufmachen, wenn ich das spiele und schön den Duke mal wieder Duke sein lassen. Das wird schön. Es war damals noch kein Treppenwitz, es war ein richtiges Spiel. Ja, das stimmt. Das Einzige, woran ich halt immer bei Duke Nukem denken muss, ist, dass ich meine blöde Episode, die ich damals mit dem Duke Nukem Level Editor gemacht habe, nicht mehr wiederfinde. Es gibt irgendwo auf dieser Welt eine Diskette, da ist sie noch drauf, aber schade. Ja, da erinnere ich mich auch noch, dass ein paar Kollegen dann ein paar Karten gemacht haben und so. Ach ja, also ich verbinde mit dem Duke eine schöne Kindheit, muss ich sagen. Einfach. Ist da eigentlich was angekündigt, so Level-Editor-mäßig, oder? Hab ich jetzt nichts gehört, aber... Schade eigentlich. Ja, kam ehrlich gesagt heutzutage, vielleicht wird es ein Update geben, keine, oder ein DLC. Ich weiß es nicht. Ja, so dieses Konsolenerbe. Ja, genau. Weil ich sag mal, spätestens ein Level-Editor kannst du nicht ohne Maus und Tastatur bedienen. Ja, richtig. Und, ja gut, ja. Level-Editor, gab es da nicht auch schon mal was? Ja gut, das ist aber mehr dann so Sidescroller oder so. Little Big Planet. Nee, es gab schon, warte mal, was hat denn alles ein Level-Editor? Ja, natürlich Halo hat ja diesen großen Level-Editor-Dings. Stimmt, natürlich, ja. Ja, da gibt's schon einige Sachen, aber es ist halt, auch da geht's meistens drum, aus irgendwelchen vorgefertigten Bauteilen was zusammenzustoppeln. Und ich glaube, hier Lego Indiana Jones 2 oder so hatte jetzt auch einen Level-Editor. Ah. Das ist natürlich das Spiel, was du nächtelang gespielt hast. Nein, nicht den zweiten Teil. Den ersten Lego Indiana Jones habe ich nicht. Ja, ich auch. Der war bei meiner Xbox dabei und ich habe den echt lange mit meiner kleinen Cousine gespielt. Sie liebt Lego Indy. Ja, mein Neffe ist ja mehr für Lego Star Wars, aber... Das hatte ich nicht. Also, ich muss ja zugeben, ich hätte niemals freiwillig so ein Spiel gekauft, bis ich gesehen habe, die sind eigentlich verdammt geil. Ja, es ist, also ich habe sogar 100% geschafft bei dem Lego Star Wars nach 2 Jahren oder so, immer mal wieder dran gesetzt und... es hat einen bei der Stange gehalten. Man glaubt es nicht, aber dass man dann wirklich alles da gefunden hat und alles zusammengebaut und allen möglichen Scheiß da gemacht, den man machen konnte, das weiß ich nicht, war ziemlich geil, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Mit dem eigentlichen Hauptspiel hat man ja, weiß nicht, war man ja auch relativ fix durch, aber so das... Jetzt fängst du an, welchen Charakter kann ich hier nehmen? Da kann man doch irgendwie was machen. Genau, oh, da kann ich mit dem Bounty Hunter noch ran und oh, da kann ich noch was freischalten und da bin ich ja noch nie hingekommen. Richtig, und wie gesagt, ich glaube, wann kam es raus? 2008 oder so und jetzt, ich glaube, vor einem halben Jahr, keine Ahnung, habe ich es dann 100% durchgemacht, fertig gemacht. Welche Star Wars hast du? Lego Star Wars? Complete Edition halt, oder Complete Saga heißt es. Ich glaube, jetzt ist gerade noch wieder eins rausgekommen. Ja, das behandelt jetzt mehr oder weniger die Clone Wars. Grundinteresse? Keine? Ehrlich gesagt nicht. Also mit Clone Wars konnte ich nie so viel anfangen. Naja, das kommt hinzu und ich weiß nicht, auch die ganzen anderen Lego-Ableger, Batman zum Beispiel, Harry Potter gibt es ja da auch noch. Batman war relativ cool, weil es ja auf der alten Serie basierte. Ja gut, und man basierte. Da auch die Bösewichte mehr oder weniger genau. spielen konnte. Aber ich, wie gesagt, also Lego Indiana Jones habe ich dann noch, aber das hatte ich mir auch nie geliehen. Das andere habe ich, wie gesagt, Lego Star Wars habe ich richtig geliebt, aber irgendwie war es das dann auch für mich, hatte es gereicht dann. Irgendwann ist mal gut. Ja, und wie gesagt, das haben wir jetzt ja ähnlich, ich weiß schon, Guitar Hero dann zu Tode vermarktet. Ich dachte, es kommt doch jetzt, oder gibt es nicht auch schon für Fluch der Karibik auch so ein Lego-Ableger? Kommt jetzt, glaube ich. Kommt, ne? Ja. Das werde ich mir vielleicht nochmal angucken. Aber mal gucken. Ja, wie gesagt, Fluch der Karibik, mochte ich ja eigentlich nur den ersten Teil. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch Lego Matrix. Yeah. Ja. Wie würde denn Lego Matrix funktionieren? Ich meine, würdest du dann irgendwelche Anomalien in der Matrix zusammensetzen? Ich meine, klar, das Gekloppe ist klar. Das Waffen und Kung Fu. Ja, richtig. Und dann, ja, wie würdest du denn Sachen zusammenbauen? Mit irgendwelchen coolen Neo-Effekten oder was? Ja, vielleicht irgend so ein Download dann halt. Ja, genau, mit Downloads. Wir sollten mal, wer war das? Telltale nicht, ne? Ne, Telltale nicht. LucasArts auch nicht. Ja, gut, natürlich LucasArts auch, aber... Es war auch noch irgendwas mit T. Warte. Was sagt denn Google dazu? Lego... Lego. Nice. Lego. Ich hab's gleich. Da steht T-Games auf dem Cover. T-Games? T-Games. Ja, ich, wie gesagt, ich bin raus. Ich bin da ein neues Guitar Hero Phänomen. Am besten wäre noch Lego Guitar Hero. Gibt's da schon? Ne, es gibt Lego Rock Band. Oh, ohne Scheiße. Okay, sollen wir mal rappen? Ich würde sagen, wir haben dann heute Notbesetzung gehabt und da darf man mal ein bisschen kürzer fassen. Dann danke ich mal dem Toto. Ja, und ich danke dem Michi. Und ich danke dem Toto. Danke dem Michi, immer wieder gern mit euch beiden. Ja, und mit euch drei erstmal. Also danke auch Toto. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif. Ihr auch. Ciao. Tschüss.